Dann ist dein Brett das Patriotismus heißt. Eine Lüge und ein Hindernis für weltweite Gerechtigkeit. No war. One people, one struggle. That's what we're fighting for.